Tote Affen erzählen nicht. Das Märchen von der vielleicht berühmtesten Geschichtenerzählerin aller Zeiten beginnt blutig. Scharia, der von seiner Ehefrau mit einem Sklaven betrogene Herrscher des Sassanidenreiches, lässt allmorgendlich seine neue Gattin hinrichten, um einen erneuten Seitensprung zu verhindern. Abends wartet eine neue Braut auf ihren fatalen One-Night-Stand mit dem König. Doch die junge Tochter seines Wesirs kann diese endlose Tötungsorgie nicht länger mit ansehen und bietet sich deshalb selbst als nächste Gemahlin an. »Ich möchte«, sagte sie ihrem Vater, »dass du mich mit dem König verheiratest. Entweder gelingt es mir, alle Welt vor ihm zu retten, oder ich sterbe und gehe zugrunde. Dann ergeht es mir nicht anders als all denen, die schon gestorben und zugrunde gegangen sind.« In der ersten und vermeintlich letzten gemeinsamen Nacht mit dem König lässt sie ihre jüngere Schwester holen, um sich von ihr zu verabschieden. Diese wünscht sich eine Geschichte, also erzählt unsere kluge Heldin beiden, ihrer Schwester und dem mörderischen Herrscher, ein fantastisches Märchen, das nicht enden will, bis sie im Morgengrauen an der spannendsten Stelle abrupt aufhört. Mit der aufgehenden Sonne steht schließlich ihre Hinrichtung bevor, aber das innere Gemüt des Königs Scharia verlangte nach der Fortsetzung der Geschichte, heißt es im Märchen weiter. Und so ließ er die Frau namens Scheherazade am Leben. Zu gerne wollte er wissen, wie ihre Erzählung weitergeht. Zu geschickt baute Scheherazade einen Cliffhanger nach dem anderen und rettete mit den Geschichten ihr Leben und das der anderen. Unsere Vorfahren sicherten ihr Leben ebenfalls durch Geschichten. Wenn der Stammesälteste am prähistorischen Feuer davon berichtete, wie er bei der Jagd von einer riesigen Raubkatze verfolgt wurde, erzählte er eine Geschichte über erfolgreiche Improvisation unter Stress. Das Tier greift an, er, der Jäger, wagt einen Speerhieb in dessen Richtung. Genau dafür hat er seine Waffe aus Holz und Stein gebaut. Der Speer bricht und er wird am Arm verletzt. Was tun ohne Waffe? Er flieht. Da hinten, schnell, auf den Baum. Andere Jäger seines Stammes hatten schließlich in ihren Geschichten berichtet, wie sie so überlebt hatten. Doch nein, mit dem verletzten Arm kommt er nicht den Baum hoch. Er rennt weiter, dem Rauschen des Wasserfalls entgegen. Er gelangt an den Rand einer Klippe, gleich wird ihn die Raubkatze in Stücke reißen. Erschöpft und wehrlos droht ihm der Tod oder der Sprung von der Klippe. Er tritt über die Schwelle hinab ins Nichts. Ein paar Sekunden freier Fall, ein Aufschlag, dann Kälte, Dunkelheit, Stille.